Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast zu Gain More, der Erfolgsformel für jede Verhandlung. Die folgenden Podcasts sind die Tonspur einer Videoserie. Diese finden Sie unter gain-more.de. Gain More, die Erfolgsformel für bessere Verhandlungsergebnisse. Das A. Das A steht zunächst einmal für Arbeit. Denn ja, bessere Verhandlungsergebnisse bedeuten auch Arbeit. Und das fängt eben mit der Vorbereitung an. Etwas, das häufig im Arbeitsalltag zu kurz kommt. Und schlechte Vorbereitung führt zwangsläufig zu schlechten Verhandlungsergebnissen. Das erlebe ich leider immer wieder. Und ja, ich weiß, Sie sind eng getaktet. Sie haben Termin nach Termin in Ihrem Kalender stehen, jeden Tag, und jetzt sollen Sie sich auch noch explizit vorbereiten. Doch es wird nicht anders gehen. Wenn Sie besser verhandeln wollen, müssen Sie vor der Verhandlung anfangen, nicht während der Verhandlung. Und so, meine Faustformel ist, für eine Stunde Verhandlung, wenn ich neu damit anfange, mich explizit vorzubereiten, brauche ich auch eine Stunde Vorbereitungszeit. Und die sollten Sie sich schaffen. Das ist umso wichtiger, wenn Sie im Team verhandeln. Teilen Sie die Aufträge, wer macht was in der Vorbereitung, aber stimmen Sie sich auch gemeinsam ab, dass kein Blatt zwischen Sie passt in der Verhandlung, damit Sie eine gemeinsame Idee haben von Ihren Zielen, damit Sie eine gemeinsame Idee haben von Ihren Ausgrenzen. Ansonsten laufen Sie in der Verhandlung auseinander. Also setzen Sie sich hin, bereiten Sie sich vor. Tragen Sie alle Informationen zusammen, die Sie haben können über den Gegenstand, der in der Verhandlung verhandelt wird. Also zum Beispiel Marktpreise, andere Aufträge, die verhandelt wurden, Gegebenheiten in einer bestimmten Branche, Gehaltsvergleichszahlen aus dem Internet, Informationen über Ihren Verhandlungspartner oder Ihre Verhandlungspartnerin. Nutzen Sie durchaus auch Social Media dazu, um mehr zu erfahren, wie Ihr Gegenüber da denn so ist, wo der herkommt, was die gelernt hat, was die studiert hat. Wenn Sie zum Beispiel herausfinden, das ist ein Alumni, wir haben an der gleichen Universität studiert, dann haben Sie schon für die Verhandlung so ein kleines Thema, in dem Sie anknüpfen können, um Beziehungen aufzubauen. Etwas, was wir häufig völlig vernachlässigen, Smalltalk, Beziehungstalk in der Verhandlung. Auch das gilt es vorzubereiten. Suchen Sie sich Themen dafür. Überlegen Sie sich, wer macht was in der Verhandlung, wenn Sie im Team verhandeln. Was ist besonders wichtig in der Verhandlung? Also Ihre Zieldefinitionen. Und daraus abgeleitet eben auch Ihre Argumente. Noch ein A, zu dem wir später kommen. Bleiben wir bei der Arbeit. Ihre Alternativen, Ihre Interessen, die Teamzusammensetzung, all das gilt es vorher zu klären. Informationen aus dem Unternehmen einzuholen, zum Beispiel wenn es juristische Dinge sind, frühzeitig die Kollegen aus der Juristerei zu befragen, was sie denn davon halten, wenn es um Liability Clauses, um Pönalen und Ähnliches geht. Nicht, dass sie einen wunderbaren Vertrag durchverhandelt haben und anschließend sagt die Juristerei, nö, machen wir so nicht. Und Sie stehen wieder beim Anfang. Also investieren Sie die Zeit in die Vorbereitung. Das ist gut investierte Zeit. Und ich hatte es ja im vorigen Video schon gesagt, 1% mehr oder weniger, das ist in vielen Fällen ein riesiger Unterschied. Das klingt so wenig und kann so unglaublich viel sein. Und dieses 1% in der einen Stunde, in den 2 Stunden, die Sie für die Vorbereitung aufgewendet haben, das lohnt sich. Also an die Arbeit.